odpowiedzialności. Bo jeszcze rozmawialiśmy z braćmi troszkę. Bemerkung machen zu der Verantwortung. Wir haben in der Pause etwas darüber gesprochen. Że nie jest to tak prosto wcale, że ktoś nie czynił czegoś, to jest mniej odpowiedzialny lub nieodpowiedzialny. Das ist nicht so einfach zu sagen, dass wenn jemand etwas nicht getan hat, dass er dann weniger verantwortlich ist, als der es getan hat. Słowo Boże pokazuje to z różnych perspektyw. Gottes Wort zeigt das aus verschiedenen Perspektiven. Pokazuje, że Piotr na przykład mówi, wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali sprawiedliwego. Petrus sagt zum Beispiel, ihr habt durch eure Hände den Gerechten ans Kreuz gebracht. Der Gesetzlosen, ja, durch den Gesetzlosen den Gerechten ans Kreuz gebracht. Ja, powiedziałem, że? Jest też pokazane, jak Pan Jezus mówi, kto pomyślał w sercu swoim źle o bliźnie swoim, winien jest zabójstwa. Und es gibt auch eine Stelle, wo der Jesus sagt, dass jemand in seinem Herzen schon über jemanden böse nachgedacht hat, dass dann schon des Totschlags schuldig ist. Chciałbym przez to powiedzieć, że nie jest to tak prosto, by osądzić, kto jaką winę nosi. Absolutnie sam uczynek nie świadczy bezpośrednio o większej winie. Möchte dazu nur sagen, dass es nicht so einfach ist, über die Größe der Schuld von jemandem etwas zu sagen und auch nicht die Tat an sich nur schon tatsächlich ja, ein Maß der Schuld darstellt.